Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Erstes Buch: Renaissance und Reformation. Von der Schwarzen Pest bis zum Dreißigjährigen Krieg. Willkommen zur 9. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Wir befinden uns nach wie vor im 3. Kapitel, das Friedell mit der Überschrift »Die Inkubationszeit« versehen hat. Meine heutigen Gäste sind Josef Karner und Michaela Stankowski. Das Zitat aus dem Roman de la Rose wurde von Veronika Humpel übersetzt und von Monika Heller gesprochen. Abermals kann ich mit 2 Kommentarteilen aufwarten, ein Trend, der sich künftig hoffentlich fortsetzen wird. Wenig überraschend befinden sie sich jeweils im Anschluss an die Leseteile, also in der Mitte und am Ende der Sendung. Wirklichkeitsdichtung. Das stärkste und sprechendste Denkmal des erwachenden Realismus aber ist die Dichtung der Zeit. Wir haben schon die starke Verbreitung der satirischen Literatur erwähnt. Nun ist ja die Satire an sich schon immer eine realistische Dichtungsgattung. Sie kann ihren Gegenstand nicht treffen, wenn sie nicht auf das Tatsächliche, auf alle konkreten Einzelzüge ausführlich und präzise, man möchte fast sagen liebevoll, eingeht. Verwandt mit den satirischen Fastnachtsspielen waren die in ganz Europa beliebten Moralitäten, Moralité, Morality, lehrhafte Schauspiele, in denen die Laster und Tugenden auftraten, zunächst freilich als trockene Allegorien, aber doch auch scharfe Lichter auf die wirklichen Zustände werfend. Auch in die Passionsspiele waren regelmäßig burleske Szenen eingeflochten, was den unverbildeten Geschmack der damaligen Menschheit noch nicht verletzte. Und hier bot sich reichliche Gelegenheit zu bunten Lebensbeobachtungen und saftigen Aktualitäten. Und in Frankreich entstand die Farce, die schon alle Bestandteile der modernen Posse enthält. Im Maître Patelin, dem berühmtesten Exempel dieses Genres, steckt bereits embryonal der ganze Molière. Auch das Epos bewegte sich in der Richtung der didaktischen Charakterzeichnung, obgleich es nirgends auf dem Kontinent die klassische Höhe der Canterbury Tales erreicht hat, in denen José, der englische Homer, eine komplette vielfarbige Landkarte der englischen Gesellschaft entworfen hat. In allen ihren Schattierungen, Abstufungen, Übergängen und Mischungen. Ich sehe, sagt Dryden, alle Pilger, ihre Stimmungen, Züge, ja, ihren Anzug so deutlich, als hätte ich mit ihnen im Tabard in Thoswag zu Nacht gespeist. Die Entwicklung der lyrischen Dichtung ist durch eine plötzliche Neublüte der Volkspoesie gekennzeichnet. Überall sprudeln Quellen von Liedern auf, alles singt. Der Müller, der Wanderbursche, der Bergknappe, der fahrende Schullar, der Bauer, der Fischer, der Jäger, der Landsknecht, sogar der Kleriker. Alles nimmt die Gestalt des Liedes an. Liebe, Spott, Trauer, Andacht, Geselligkeit. Die erzählende Dichtung geht in die konzentrierte Form der Ballade über. Überall herrscht eine anschauliche Gegenständlichkeit und greifbare Körperlichkeit. Die Steine der verfallenen Schlösser beginnen zu reden, die Linde biegt sich traurig im Winde, die Haselnussstaude mahnt das verliebte Mädchen zur Vorsicht. Das Mädchen steht überhaupt von nun an im Mittelpunkt der Poesie, während der Gegenstand der ritterlichen Lyrik fast immer die verheiratete Frau war. Und was besungen wird, ist nicht mehr die unerreichbare spröde Dame, nach denen Minne der Dichter vergeblich schmachtet, sondern das erreichte Ziel, das Verhältnis, der Bettschatz. Und viel häufiger dreht sich die Klage um den Wankelmut des Erhörten als um die Klage der Begehrten. Die tragische Figur ist nicht mehr der unglückliche Liebhaber, sondern die verlassene Geliebte. Und der Professionist dieser Poesie ist nicht mehr der adelige Sänger, sondern der fahrende Spielmann. eine viel derbere, realistischere, volkstümlichere Gestalt. Seine Weisen und Geschichten sind knapp, gedrängt, pointiert. Die Anekdote beginnt eine außerordentliche Beliebtheit zu erlangen und ebenso das Aperçu, die behenden Worte der Picarden, von denen wir vorhin sprachen, waren offenbar nichts anderes als prägnante Aphorismen, scharf geschliffene Beaumonts. Auch hat kein zweites Zeitalter einen solchen Reichtum an vortrefflichen Sprichwörtern besessen und ihnen in der Ökonomie des Lebens und Denkens einen so breiten und gebieterischen Platz eingeräumt. Auf dem Gebiet der bildenden Kunst ist das Pardon des Volksliedes die Miniaturmalerei, die das ganze Leben und Treiben der Zeit in primitiven, aber sehr ähnlichen kleinen Genrebildern aufgefangen hat. Emanzipationen. Rationalistische Strömungen pflegen stets Emanzipationsbewegungen im Gefolge zu haben, und diese charakterisieren denn auch das Zeitalter in hervorragendem Maße. Jeder will sein eigener freier Herr sein. Wir sehen dies auf allen Gebieten. Los von Rom war die Parole der Könige. Los vom Reich war die Parole der Fürsten. Los vom Landsherrn war die Parole der Städte. Los von der Scholle war die Parole der frohen Bauern. Die Leibeigenschaft wurde aber nicht abgeschafft. Sie löste sich nur langsam von selbst auf. Soziale Befreiungen geschehen niemals durch Dekrete, die gleich lächerlich sind, ob sie von oben oder von unten kommen. Das K&K-Patent des Lesebuch Kaisers Josef war ein ebenso kindischer Akt wie die Proklamation der Menschenrechte in Paris. Nein, soziale Befreiungen treten automatisch und unwiderstehlich in dem Augenblick ein, wo der Zeitgeist sie fordert. Wo die Leibeigenen verschwanden, da verdanken sie ihre Befreiung nicht einer pathetischen Zeremonie, auch nicht einer tumultartigen Erhebung, sondern sie waren einfach auf einmal nicht mehr da. Sie verkrümmelten sich in die Städte. Wenn sich irgendwo ein dichterisches Lebenszentrum befindet, so kann keine Macht der Welt verhindern, dass die Moleküle zu ihm hinstreben. Sie müssen nach diesem Kraftfeld mit derselben Notwendigkeit gravitieren, mit der ein Meteor in eine Sonne fällt. Die radikale Emanzipation von allen politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen hatte, wie wir sahen, ihre Vertreter in den Brüdern vom freien Geiste, die man heute wahrscheinlich Edelkommunisten nennen würde, in den Hussiten, deren Schlachtruf lautete »Kein mein, kein dein«, und in der Masse der arbeitsscheuen Proletarier, der bunten Gesellschaft der Fahrenden, die sich aus den Entgleisten aller möglichen Berufe und Städte zusammensetzte. Unter Roman de la Rose, vielleicht das gelesenste Buch der Zeit, lehrt sogar den sexuellen Kommunismus. Nature n'est pas si sotte qu'elle fasse notre marotte. Ainsi nous a fait vieux fils n'en doute, toutes pour tous et tous pour toutes, chacune pour chacun commune et chacun commun pour chacune. Die Natur ist nicht so dumm wie unsere Marotzen. Sie hat uns gemacht, daran zweifle nicht. Alle Frauen für alle Männer und alle Männer für alle Frauen. Jede für jeden zusammen und jeden gemeinsam für jede. Verfall des Rittertums. Die subjektive Seite des Materialismus äußert sich in einem immer mehr einreißenden Plebejismus. Brauch und Sitte, Rede und Geste. Alles, was sozusagen die innere Melodie des Lebens ausmacht, wird unfeiner, derber, vulgärer, direkter. Es liegt dies zum Teil an dem Heraufdrängen der niederen Schichten. Aber alle Lebenskreise bekamen zusehends eine rohere, sinnlichere Färbung. Auch die Ritter sind keine Ritter mehr. Treue, Ehre, Milde, stete Mäßigkeit, das waren Tugenden, die die höfische Poesie lehrte. Das änderte sich jetzt vollständig. Der Adelige, soweit er nicht einfach Räuber war, wurde ein besserer oder vielmehr ein schlechterer Bauer oder ein lästiger Raufbold. Bisher hatten ihn die Fragen der Minne am lebhaftesten beschäftigt. Liebeshöfe, Liebesregeln, Taten und Leiden zu Ehren der Erwählten, Kindereien, wenn man will, aber lauter ideale Probleme. Wenn früher zwei Junker zusammenkamen, so sprachen sie von diesen Dingen oder von religiösen oder poetischen Themen. Jetzt beginnen sie jene Gegenstände zu erörtern, von denen bis zum heutigen Tage die Junker fast ausschließlich reden. Pferde, Dirnen, Duelle und Kornpreise. Keiler von Kaisersberg sagt, nur der Name des Adels ist geblieben, nichts von der Sache bei denen, die edel heißen. Es ist eine Nussschale ohne Kern, aber voller Würmer, ein Ei ohne Dotter. Keine Tugend, keine Klugheit, keine Frömmigkeit, keine Liebe zum Staate, keine Leutseligkeit. Sie sind voll Lüderlichkeit, Übermut, Zorn, den übrigen Lastern mehr ergeben als alle anderen. Daran ist das Rittertum zugrunde gegangen. Nicht, wie so oft behauptet wird, am Schießpulver. Denn erstens sind sie ja nicht durch die neuen Formen der Kriegführung depossediert worden, sondern durch ihre Beschränktheit und Überheblichkeit, die sie verhinderte, sich rechtzeitig diesen veränderten Bedingungen anzupassen. Und zweitens hat sich der Gebrauch der Feuerwaffen ungeheuer langsam durchgesetzt. Die Mongolenheere Oktai Khans, die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts das östliche Europa überschwemmten, führten bereits kleine Feldgeschütze in die Schlacht, die sie aus China mitgebracht hatten. Um die Mitte desselben Jahrhunderts gab Marcus Graecus ein genaues Rezept für die Bereitung des Schießpulvers und der berühmte Scholastiker Roger Bacon erkannte es in seinen gleichzeitigen Schriften als den wirksamsten Sprengstoff. Aber die Europäer waren noch nicht reif dafür und mussten es daher, obwohl sie es schon hatten, etwa 100 Jahre später durch Berthold Schwarz noch einmal erfinden lassen. In der Schlacht bei Crécy 1346 schießen die Engländer mit Bleistücken, Zitat, um Menschen und Tiere zu erschrecken. Und im selben Jahr gibt es in Aachen eine Büchse, um Donner zu schießen. Die Araber verwendeten schon 1331, drei Jahre bevor Berthold Schwarz seine Versuche machte, bei der Belagerung von Alicante Pulvergeschütze. Aber auch dann hat es noch über 100 Jahre gedauert, bis das Feuergewehr zur dominierenden Waffe wurde. Die Ritter hätten also reichlich Zeit gehabt, sich umzugruppieren. Stattdessen waren sie mit dünkelhafter Verbohrtheit bemüht, das alte System immer einseitiger und starrer auszubauen. Sie umgaben ihren ganzen Leib mit beweglichen Schienen und Platten. Die Gelenke waren durch Ringgeflechte gedeckt, die Köpfe durch Helme mit verschiebbarem Visier. Kein Fleck des Körpers war unbeschirmt. So wurden sie schließlich zu wandelnden Festungen, zu reitenden Tanks. Aber eben, dass sie beritten waren, machte den ganzen Apparat wertlos, denn die Pferde konnte man nicht so vollständig schützen und zu Fuß waren sie schwerfällig wie Schildkröten. Dazu hatten sie noch in der Schlacht bei Sempach, die ihnen eine ungeheure Niederlage brachte, die damalige Stutzermode der spitzen nach oben geschweiften Schuhe übernommen und ihre Füße in lächerliche Eisenkähne gesteckt, in denen sie kaum watscheln konnten. Diese Schlacht ist durch Arnold von Winkelried entschieden worden. Man sagt uns zwar, die Erzählung von seiner Heldentat sei eine viel später entstandene Sage, aber dies ist eine oberflächliche Auslegung der Tatsachen der Völkergeschichte. Diese Sage ist völlig wahr, in einem höheren Sinne wahr, so wahr, wie nur irgendeine Erzählung wahr sein kann. Die ganze Eidgenossenschaft war der Winkelried, der die Garbe der österreichischen Speere packte und zerbrach, jenes Bündel von ritterlicher Frechheit und Unfähigkeit habsburgischer Herrschgier und Unmenschlichkeit, das sich für die Blüte der Menschheit hielt. Es war das erste Empordringen einer Nemesis für die Herzensträgheit, Ungerechtigkeit und Selbstsucht einer aufgeblasenen Abenteuerkaste. Im Bauer siegte der neue Wille, aber der wahre Erbfeind und Überwinder des Feudalismus saß ganz woanders. Denn nun taucht aus dem dunklen Grunde der Zeit die Hochburg des neuen Geistes auf, mit allen ihren Lichtern und Schatten. Das geheimnisvolle Phänomen der Stadt. die große Umwertung. Städte gab es schon zu Beginn des zweiten Jahrtausends, ja im ganzen Mittelalter, aber erst jetzt erstarken sie zu allmächtigen Dominanten des ganzen Daseins. Was ist eine Stadt? Man kann es eigentlich nur negativ definieren, sie ist der schärfste Gegensatz des Landes. Der Bauer lebt vegetativ und organisch, der Städter zerebral und mechanisch. Auf dem Lande ist der Mensch ein natürliches Produkt der Umwelt. In der Stadt ist die Umwelt ein künstliches Produkt des Menschen. In einer Stadt ist alles anders. Die Gesichter bekommen einen bisher unbekannten, gespannten und abgespannten, zugleich müden und erregten Ausdruck. Die Bewegungen werden hastiger und ungeduldiger und dabei durchdachter und zielbewusster. Ein völlig neues Tempo, ein unheimliches Staccato tritt ins Dasein. Und die ganze Landschaft verwandelt sich. Die Stadt mit ihren eigensinnigen, bizarren, unnatürlichen Formen, die bewusst oder unbewusst im Gegensatz zum gewachsenen Erdvermählten des Landes betonen, beherrscht schon von Ferne die Perspektive. Wald, Feld und Dorf sinken zu einem bloßen Zubehör, einer Garnierung, einer Staffage herab. Alles ist nach jenem Herzkörper orientiert, von dem der gesamte Blutkreislauf des politischen und wirtschaftlichen Lebens der Umgebung reguliert wird. Die ganze Gesetzgebung schon der spätmittelalterlichen Städte zeigt diesen unerbittlichen Willen zum beherrschenden Zentralorgan, das alles in sich hineinsaugt, was irgend in seiner Reichweite liegt. Das Bannrecht verbietet den Umwohnenden jeden Handel und die Erzeugung von Gegenständen, die in der Stadt hergestellt werden, und schafft so ein völliges Monopol. Das Stapelrecht zwingt alle durchziehenden Kaufleute, in der Stadt ihre Waren feil zu halten, was, da der Magistrat das Recht hat, die Preise zu bestimmen, schon ein wenig an Straßenraub grenzt. Die Geburt der Stadt ist zu allen Zeiten identisch mit der Geburt des modernen Menschen. Es kann daher nicht überraschen, dass alle Züge, die für das Zeitalter besonders charakteristisch sind, in der Stadt auch besonders stark zur Ausprägung gelangen. Zunächst der Materialismus, der sich unter anderem auch darin äußert, dass jede Stadt ein extrem egoistisches Gebilde ist. Ein Mikrokosmos, der nur sich selbst gelten lässt, nur sich als lebensberechtigt empfindet und alles andere nur als Werkzeug zu seiner Wohlfahrt ansieht. Jeder Nichtbürger ist der natürliche Feind, einfach schon darum, weil er nicht dazugehört. Da das städtische Leben komplizierter und labiler ist, kann es auch leichter zum Brutherd für allerlei Neurosen werden. Zugleich ist es bewusster, nüchterner, überlegter, rationalistischer. Auch jeglicher Emanzipation zugänglicher. Schon gegen Ende des Mittelalters galt der Satz, dass Stadtluft frei mache. Und da Freiheit eine gewisse Gleichheit oder doch Angleichung der Lebensformen zu erzeugen pflegt, ist von hier auch zuerst jene plebejische Welle ausgegangen, die bald alle Schichten ergriff. Josef, wir haben uns eigentlich jetzt durch diese Sendereihe kennengelernt. Du bist nämlich einer der beiden glücklichen Menschen, die die Gewinnfrage nach dem Buch, das der Verlag zur Verfügung gestellt hat, richtig beantwortet haben. Und so kamen wir in Kontakt und du hast dich geoutet als Freund, Fan von Egon Friedell und gerade speziell diesem Werk. Was interessiert dich an diesem Egon Friedell und an diesem Werk im Besonderen? Ja, zunächst habe ich zu Friedell eigentlich schon sowas auch wie ein freundschaftliches Verhältnis, aber auch durchaus das Gefühl, dass der Friedell einer meiner Mentoren, also ein Lehrer von mir ist. Ich habe das Gefühl, viel durch ihn gelernt zu haben und ich habe ihn immer sehr gerne gelesen, auch seine kleineren Essays. Und vor allem ist es die Lebendigkeit des Geistes, die dieser Denker an den Tag legt, die mich immer wieder fasziniert hat. Die Bereitschaft, das auch das Äußerste, auch das moralisch Bedenkliche zu denken, frei zu denken, das, was durch den Gedanken gegeben ist und nicht durch eine moralische Korrektur im Ich-Bewusstsein. Oder er hat einfach den Mut, auch ganz tief zu graben, ganz tief zu gehen und auch Dinge zu sagen, die nicht so bequem sind. Er hat den Mut, das Gegenteil von dem zu denken, was er selbst mitunter gerade gedacht hat. Er hat die olympische Freiheit, Humor, ja, humorvoll zu denken. Er steht darüber, er steht für mich über den Dingen. Er ist natürlich parteiisch, das muss er sein, weil er ein großer Stilist ist und ein Stilist muss den Punkt genau treffen und darum muss er parteiisch sein und das ist Friedel immer. Zugleich ist er aber völlig unparteiisch, auch weil er oft im nächsten Absatz schon das genaue Gegenteil mit derselben Präzision vorträgt wie einen Absatz vorher. Also, und oft kommt dann noch ein dritter Absatz, der das Ganze noch zu einem glücklichen Ende führt, aber das ist nicht immer so. Also Friedel hat da keine Probleme, auch einen Widerspruch stehen zu lassen. Für ihn ist nicht jeder Widerspruch nur die Vorstufe zu einer höheren Synthese. Ja? Also dass alles zu Ende gedacht, zu Ende gesprochen werden kann, an dieses Märchen glaubt Friedel ganz sicher nicht. Er kennt die Tücken der Sprache wohl besser wie so mancher andere. Aber er hat auch fast, könnte man sagen, Gefallen daran, einen Widerspruch unaufgelöst stehen zu lassen. Was wiederum auch die Freiheit seines Denkens zeigt. Er widerspricht sich mitunter selbst, was er ja geradezu propagiert, wenn er über sein Buch, über sein Vorhaben, über das Denken an sich spricht. Da spielt ja der Widerspruch eine große Rolle. Zugleich ist aber der Friedel alles andere als ein Relativist. Also Friedel glaubt überhaupt nicht, dass mal so und jeder wie er will, jeder nach seiner Fasson. Also das wäre wieder mir nicht sympathisch. Er ist unparteiisch, für alles offen und zugleich ist er parteiisch und auf alles ganz punktgenau konzentriert. Und zwar hat das meines Erachtens damit zu tun, dass es ja zwei Dinge gibt. Das eine ist einmal, wie die Dinge einem erscheinen, wie man sie erlebt. Und das andere ist ja dann die große Kunst, sie auszudrücken. Und dass man etwas unzweideutig ausdrücken kann, nämlich so, dass man von niemandem missverstanden werden kann, das ist ein absolutes Unding. Sowas gibt's nicht. Das wusste Friedel als großer Stilist, als großer Dramatiker. Er hatte eine wunderbare Ahnung auch von der ganzen Geschichte der Dramaturgie. Also wie eine Geschichte gebaut sein muss, ein Theaterstück, etwas Dramatisches, der Spannungsbogen. Also das versteht der Friedel wunderbar und er kennt die Mittel und das driftet ja alles ein bisschen auch so in die Rhetorik ab, die sich ja sehr mit dieser Frage beschäftigt hat, mit Wahrheit und Glaubwürdigkeit. Die Wahrheit mit Worten unwiderleglich und undeutbar, unverrückbar festzulegen, ist ein absolutes Unding. Dafür war Friedel viel zu gescheit. Darum versucht er es ja gar nicht mit der bloßen Sprache, die Wahrheit auszudrücken. Jedoch ist er, und das spürt man, wenn man ihn liest, sehr wohl beseelt von einer Wahrheit, einer inneren Wahrheit, einer man kann sagen von einem geradezu archetypischen, idealistischen, ganz starken Erleben. Friedel ist ja Idealist, er ist Erkenntnistheoretiker und Idealist. Und das ist auch etwas, was mir sehr gut an ihm gefällt, dass er eben der Erkenntnistheorie so einen großen Raum einräumt. Weil was hat's denn für einen Sinn, irgendetwas zu erkennen, wenn man den Akt oder den Vorgang des Erkennens selbst überhaupt nicht einschätzen kann. Und mitunter liegt ja der Trugschluss im Erkenntnisprozess selbst, was ich ja nur nachvollziehen kann und überprüfen kann, wenn ich mich eben mit der Erkenntnis an sich beschäftige. Also das ist eine Grundfrage, die jeden, der auch nur einen Satz denkt, vorausgehen sollte. Wie funktioniert denn das überhaupt, Erkenntnis? Was kann ich denn überhaupt erkennen? Und man kann ja auch sehr schön sehen, dass Menschen, je weniger sie über diese Fragen nachdenken, eine umso höhere Meinung vom Hausverstand haben. Ja? Also das unmittelbare Erleben wird gleichsam mit der Wahrheit gleichgesetzt, was ja völlig banal ist und genau umgekehrt. Es ist ja geradezu umgekehrt, dass das nämlich das Nachdenken dazu führt, wie komplex dieser Vorgang ist, wie viele Vorurteile in uns abgelegt sind, nicht nur durchs Milieu gegeben, mitunter sind das evolutionäre Mechanismen, ja, die uns angeboren sind. Es liegt unheimlich vieles, was die Erkenntnis ausmacht, schon, also a priori sagt der Kant, ja. Der Friedel kannte ja den Kant, der hat den Kant im kleinen Finger. Das ist ja das Wunderbare, diese Platon, die Ideenlehre bekannt, die Kategorien, das allgemein Menschliche, das allen Subjekten gleich, also Subjekt als Intersubjekt, das Erkennen des Wesen und nicht als Individuum, wie wir das heute verstehen, also Subjekt im erkenntnistheoretischen Sinne. Das war dieser alle Menschen einschließende Gedanke und das Lebensgefühl auch vom Egon Friedel und die Bescheidenheit, was Wahrheitsfragen anlangt, kommt von daher, weil ja Friedel genau gewusst hat, welche Tücken unsere Erkenntnis auch hat, wie viele blinde Flecken es doch gibt. Und das führt ja auch letztlich dazu, dass vielleicht der gescheiteste Mensch, der jemals gelebt hat, zu der Einsicht kommt, dass er eben nichts weiß. Ja? Also, dass der Hausverstand mitunter ein verkommener Lügenbold ist. Pittoresker Dreck. Eine jede solche Stadt ist nichts anderes als ein Festungsbezirk, entstanden aus dem Gedanken eines möglichst sicheren Schutzes nach außen und einer möglichst vollständigen wirtschaftlichen Autarkie im Innern. Durch die komplizierten und zahlreichen Befestigungsanlagen, die Gräben und Wälle, Tore und Türme, Ringmauern und Bollwerke, Ausfallbrücken und Auslugzinnen, erhielt die äußere Silhouette der Stadt ihren vielgerühmten malerischen Charakter. Noch pittoresker wirkte aber das innere Profil. Da die Straßen in den seltensten Fällen geradlinig waren, sondern meist krumm und gewunden verliefen, entstanden zahllose Winkel und Buchtungen, Ecken und Unregelmäßigkeiten, ein wahres Chaos sich kreuzender, brechender, verschränkender Häuserlinien. Dazu kam noch, dass die Sitte bestand, die höheren Stockwerke in die Straßenfront vorzubauen. Das Obergeschoss ragte über das Erdgeschoss hinaus, und darauf saß oft noch ein zweiter Stock, der wiederum ein Stück weiter hervorsprang. Diese Überhänge oder Ausschüsse, die oft noch mit zierlichen Erkern und Türmchen geschmückt waren, mögen sehr bildhaft gewirkt haben, machten aber die Straßen eng, luftarm und finster. Sie waren nur dadurch ermöglicht, dass zu jener Zeit der Holzbau noch vollständig dominierte, was wiederum zu regelmäßigen großen Feuersbrünsten führte. Zu ebener Erde gab es eine Menge Werkstätten und Verkaufsbuden, die von der Straße Besitz ergriffen und die Passage oft fast gänzlich versperrten. Selbst der Keller streckte seinen Hals in die Straße. Die Pflasterung war miserabel oder vielmehr so gut wie nicht vorhanden. Man versank in Schmutz und Morast. Ohne schwere hölzerne Überschuhe konnte niemand den Fahrdamm überschreiten. Schornsteine waren unbekannt. Die Dachtraufen so primitiv angelegt, dass sie ihren Inhalt mitten in die Straße ergossen. Mitten in der Straße befand sich auch der Rinnstein. Ein regelmäßiges Attribut der Häuser war der stattliche Dunghaufen, der sich vor dem Tor erhob. Auf den Hauptplätzen stand der meist sehr unhygienische Ziehbrunnen. Ferner war es Sitte, alles auf die Gasse zu werfen. Abfälle, Unrat, tote Tiere. Noch viel lästiger waren aber die lebenden Tiere, die Ochsen, Kühe, Gänse, Schafe, Schweine, die in Massen über die Straßen getrieben wurden und unaufgefordert in fremde Häuser liefen. Die Dächer waren häufig noch aus Stroh, die Fassaden schmucklos, dürftig, verwahrlost, nur in vereinzelten Fällen durch Schnitzereien oder schöne Bemalung verziert, die Fenster noch nicht verglast, sondern teils ganz ohne Schutz, teils mit Lumpen oder ölgetränktem Papier ausgekleidet. Ganz so romantisch, wie wir es uns vorstellen, war also das Exterieur der damaligen Städte nicht. Was aber einen Spaziergänger von heute am meisten befremdet hätte, war der Mangel an jeglicher Beleuchtung. Es gab keine Straßenlampen, keine lichtglänzenden Auslagen, keine erhellten öffentlichen Uhren, und in den Häusern brannten düstere Talgkerzen, Kienspäne oder Trankrüge, deren Strahlen nicht bis auf die Straße drangen. Wer abends ausging, musste seine eigene Laterne haben oder sich einen Fackelträger mieten. Nur wenn ein Potentat oder sonst ein hoher Würdenträger die Stadt mit seinem Besuch beehrte, wurde illuminiert. Nach 9 versank das ganze Leben in tiefen Schlummer. Nur die Obdachlosen und Wegelagerer in ihren Verstecken und die Trinker und Spieler in ihren Schenken waren noch auf den Beinen. Orientalischer Tumult. Bei Tage aber herrschte ein ungemein buntes und bewegtes Treiben, ein unaufhörliches Kommen und Gehen, Messen und Wegen, Schwitzen und Schwatzen. Eine wüste Symphonie aus allen erdenklichen Geräuschen erfüllte die Gassen. Alle Augenblicke Glockengeläute und fromme Gesänge. Dazwischen das Brüllen und Grunzen des Viehs, das Gröhlen und Randalieren der Nichtstuer in den Wirtshäusern, das Hämmern, Hobeln und Klopfen der Tätigen in den offenen Werkstätten, das Rattern der Wagen und Stampfen der Zugtiere und dazu der melodische Lärm der zahllosen Ausrufer, die in einer Zeit des allgemeinen Analphabetismus das Plakat ersetzen mussten. Gemalte Rösslin, gemalte Puppen, Lebkuchen, Rechenpfennig, Röhrlin, auf Flaten Kartenspiel. Ich kann gut Schnur in die Unterhemd, auch hab ich Nadeln, Bürsten und Kämm, Fingerhut, Taschen und Nestelfiel, Heftlein und Hecklein, wie man's will. Hausmeid, die alten Korb heraus. Hol Hip, so trag ich hohle Hippleinfeil. Heiß Speckkuch, ihr Herren, versucht mein Heiß Speckkuchen. Heiß Fladen, ihr Herren, so trag ich Fladenfeil. Zen ausbrechen, heran, heran, heran, wer do hat einen bosen Zahn? Die Menschen waren damals noch sehr matinal. Dieser Tumult begann im Sommer um 4, im Winter um 5 Uhr morgens. Dafür war meist schon um 3 Uhr Feierabend. Nimmt man zu diesen optischen und akustischen Eindrücken noch die sonderbar gemischten Gerüche, die eine solche Stadt durchströmten, die eben erwähnten fetten heißen Kuchen, die brutzelnden Würste und Selchwaren, die dampfenden Werkstätten, die ja alle nach der Straße zugingen, die rauchenden Pechsiedereien, die mitten in der Stadt standen, die Mistgruben und Kuhfladen, die überall verstreuten, Obst-, Blumen- und Gemüsestände, die Weihrauchwolken aus den zahlreichen Kirchen, so hat man ungefähr ein Bild, wie es noch heute die Städte des Orients bieten. Lebensstandard. Der Komfort war für unsere Begriffe sehr bescheiden. Die Treppen waren finster, labyrinthisch und unbequem, die Fußböden und Wände nur selten mit Teppichen belegt, den Möbel auf das Notwendigste beschränkt. Ein gewisser Luxus wurde mit Schaugefäßen getrieben. Auf den Borden standen schön ziselierte Becher, Krüge und Kannen, die Küchen der Wohlhabenden glitzerten von roten Kupferkesseln und weißem Zinngeschirr. Die Betten waren breit und weich, fast immer mit einem Himmel geschmückt. Federkissen sind allgemein in Gebrauch, dagegen Nachthemden noch unbekannt. Man schlief splitternackt. Auch von der wohltätigen Erfindung der Gabel weiß man noch nichts. Man zerlegt das Fleisch, falls es nicht schon vorgeschnitten ist, mit dem Messer und isst es mit den Fingern. Gemüse und Soßen mit dem Löffel. Der Blumenscherben und das Vogelbauer gehörten zum Inventar jeder besseren Wohnung. Bilder findet man noch selten, dagegen überall reichlich Ungeziefer. Die Stankgemächer, wie man die Klosetts damals nannte, befanden sich in keinem sehr erfreulichen Zustand. Immerhin gab es schon öffentliche Aborte, und zwar sehr öffentliche. Im Allgemeinen aber ist der Sinn für Reinlichkeit sehr entwickelt. In den öffentlichen Badehäusern spielt sich ein großer Teil des gesellschaftlichen Lebens ab. Es wird dort gegessen, getrunken, gewürfelt, musiziert und natürlich vor allem geliebt. Die reichen Leute haben eigene Bäder, in denen sie für ihre Freunde Jours abhalten. Sonst gibt es an Unterhaltungsgelegenheiten noch die Trinkstuben der Zünfte, die öffentlichen Tanzfeste, Schützenfeste, Fastnachtsfeste, die Jahrmärkte, Weihnachtsfeiern, Johannisfeiern und die Bewirtung zu Ehren durchziehender Fürsten. Einen auffallenden Kontrast zu der Dürftigkeit der Privatbauten bilden die öffentlichen Anlagen. Die kunstvollen Brunnen und Stadttore, die prachtvollen Kirchen mit ihren Kuppeln, Skulpturen und riesigen Türmen, die Rathäuser mit ihren Dächern und Glasmalereien, weiten Ratskellern und lichten Repräsentationsräumen, die Tuchhallen, Kornhallen, Schuhhallen, Ballhäuser, Schlachthäuser, Weinhäuser, überall ein gediegener und großzügiger Prunk. Die Landstraße. Die Mittelpunkte des mittelalterlichen Verkehrs waren das Dorf oder der Einzelhof und das Kloster, das in gewisser Beziehung der Stadt entsprach. Größere Klöster umfassten ein sehr bedeutendes Areal und beherbergten viele hundert Personen. Nicht bloß die Mönche, sondern auch Laien, die Asyl suchten, Schulkinder, zahlreiche Handwerker und Dienstleute. Das berühmte Kloster von St. Gallen enthielt ein Gestüt, eine Brauerei, eine Bäckerei, eine Molkerei, eine Schäferei, Werkstätten für Sattler, Schuster, Walker, Schwertfeger, Goldschmiede, Gärten für Obst, Gemüse und Heilkräuter, ein Schulhaus, ein Novizenhaus, ein Krankenhaus, ein Badhaus, ein Haus für Aderlass und Purganz, ein Unterkunftshaus für Pilger und daneben, sozusagen mit Stern im Bedecker, ein Hospiz für vornehme Fremde. Es ist nun wiederum für den plebejischen Charakter der neuen Zeit bezeichnend, dass sich jetzt zwei ganz andere Zentren herausbilden, die Stadt und die Straße. Richtige Landstraßen gab es damals noch nicht. Sie befanden sich in einem ebenso desolaten Zustand wie die Gassen der Städte. Die prachtvollen Römerstraßen, die bereits allenthalben angelegt waren, ließ man verfallen. Man kann eigentlich nur von breiten Feldwegen reden, die dadurch, dass sie oft beritten und befahren wurden, eine gewisse Richtung erlangt hatten. Aber das hinderte nicht, dass sich über sie ein sehr dichter und turbulenter Verkehr ergoss. Auf so einer damaligen Straße muss sich ein pittoreskes, klinisches Bild entfaltet haben. Ein verkleinertes Lichtbild der ganzen Zeit. Eine Karawane aller Vazierenden, Mönche und Nonnen, Scholaren und Handwerksburschen, Söldner und Klopffechter, Begarden und Beginen, Geißler und Spielleute, Hausierer und Schatzgräber, Zigeuner und Juden, Quacksalber und Teufelsbeschwörer, heimische Wallfahrer und Jerusalempilger, die Palme tragend, zum Zeichen, dass sie aus dem gelobten Lande kamen. Zahllose Bettlerspezialitäten, die Falkenträger, die den blutig angestrichenen Arm in der Binde trugen, die Grautener, die sich epileptisch stellten, die falschen Blinden, die Mütter mit gemieteten, verkrüppelten Kindern und noch viele andere Sorten. Alles erdenkliche Varieté-Volk, die sogenannten Jocolatores, Akrobaten, Tänzer, Taschenspieler, Jongleure, Clowns, Feuerfresser, Tierstimmenimitatoren, Dresseure mit Hunden, Böcken, Meerschweinchen. Und alle diese Menschen waren organisiert. Das Genossenschaftswesen ist nämlich eines der hervorstechendsten Merkmale der Zeit. Es ergreift alle Berufe, alle Betätigungen, alle Lebensformen. Es gibt Diebszünfte und Bettlerzünfte, Ketzergesellschaften und Vereine gegen Fluchen und Zutrinken. Sogar die Huren und die Aussätzigen haben Betriebsräte. Die Korporationen sind die Surrogate für die untergegangenen Stände. Aber während die Stände etwas Gewachsenes waren, sind die Korporationen etwas Gemachtes. Sie verhalten sich zu diesen wie die künstlichen zu den natürlichen Pflanzenklassen. Die heilige Feme. Ein Produkt dieses Genossenschaftsgeistes ist auch jene Einrichtung des Zeitalters, die am meisten von sich reden gemacht hat und bis in unsere Tage, sehr im Widerspruch mit den Tatsachen, von geheimnisvoller Romantik umwittert geblieben ist. Die Feme. die in Wirklichkeit ein sehr philiströses und prosaisches Institut war. Ihre Sitzungen wurden weder in unheimlichen Vermummungen noch in schauerlichen unterirdischen Gewölben abgehalten, sondern ganz offen auf freiem Feld und bei Tage. Und die mysteriösen Gebräuche, über die so viel gemunkelt wurde, bestanden in nichts anderem als in einigen von den Mitgliedern peinlich geheim gehaltenen Grußformeln und Erkennungszeichen, etwa so, wie dies heute bei den Freimaurern der Fall ist. Das Gerichtsverfahren war sehr roh und primitiv, indem das Urteil einfach von der Zahl der Eideshelfer abhängig gemacht wurde, die für oder gegen den Angeklagten auftraten. Da ein Wissender, so hießen die Mitglieder der Feme, natürlich leichter die nötigen Zeugen fand, so drängten sich viele zur Aufnahme, die jedem Unbescholtenen freistand. Immerhin ergänzte die Feme in gewisser Weise die reguläre Rechtspflege, die ebenso ohnmächtig wie parteiisch und außerdem um vieles brutaler war. Denn die einzige Strafe, die die Feme verhängte und übrigens in der Mehrzahl der Fälle nicht exekutieren konnte, war das Hängen. Während bei den öffentlichen Gerichten auf die meisten Vergehen und zum Teil auch auf solche, die nach unseren Begriffen verhältnismäßig leicht oder überhaupt nicht kriminell sind, die grausamsten Strafen standen. Falschmünzer wurden versotten, Ehebrecherinnen lebendig begraben, Landesverräter gevierteilt, Verleumder gebrandmarkt, Mörder gerädert oder geschunden, Gotteslästerern und Meineidigen wurde die Zunge herausgerissen, Aufrührern die Hand abgehauen oder das Ohr abgeschnitten. Diese Strafen wurden allerdings nirgends konsequent vollzogen, wie es ja überhaupt der Rechtsprechung jener Zeit noch an Logik und Kontinuität fehlte. Erotik durch Sexualität verdrängt. Der Ton war überaus roh. Auch in den höchsten Kreisen war lautes Fluchen, Rülpsen und Furzen etwas Gewöhnliches. Dass dich ein bös Jahr ankomme, dass dich die Pestilenz ankomme, dass dich das höllisch Feuer verbrenne, waren landläufige Redensarten. Die Entscheidung darüber, welche Naturalien als shocking gelten, ist lediglich Sache der jeweils geltenden Mode. Kultiviertere Jahrhunderte werden es sicher einmal ebenso skandalös finden, dass unserer Zeit die Geselligkeit zu dem unappetitlichen Vorgang der gemeinsamen Nahrungsaufnahme missbrauchte. Es herrschte damals auf allen Gebieten eine Vorliebe für das klobige, kompakte, massive. Im Verkehr der Geschlechter wird die Erotik durch die Sexualität verdrängt. Die Frau ist nicht mehr ein Ideal, ein höheres Wesen, ein Stück Märchen im Dasein, sondern ein Genussmittel. Es ist sehr bemerkenswert, dass in diesem Zeitraum die männliche Kleidung farbenprächtiger, extravaganter und auffallender ist als die weibliche. Der Mann wird zum Lachs, zum Kammmolch, zum Truthahn, zum Paradiesvogel, der Brunstschmuck und Hochzeitskleider anlegt. Es ist der völlig animalische Standpunkt. Es liegt darin wohl einerseits eine Erniedrigung des Weibes zum bloßen Sexualobjekt, andererseits aber wieder eine Erhöhung. Denn dadurch, dass man sie zum überirdischen Anhimmelungsgegenstand machte, war die Frau im Mittelalter zur Puppe, zur Attrappe, zum Luxusspielzeug herabgewürdigt worden. Sie stand völlig neben dem Leben, ähnlich wie heute in Amerika. Jetzt betritt sie die Erde und wird zum Menschen. Sie wird von den allgemeinen Emanzipationsbestrebungen des Zeitalters ergriffen. Ihr Auftreten wird freier, ihre rechtliche Stellung in Familie und Öffentlichkeit selbstständiger. Ja, man kann sagen, sie hat in diesem Zeitraum den geistlichen und sittlichen Primat. Sie beteiligt sich an allen religiösen und wissenschaftlichen Bestrebungen des Zeitalters, worüber später, wenn wir auf die Mystik zu sprechen kommen, noch einige Worte zu sagen sein werden. Esskultur. Das Essen und Trinken spielt natürlich in dieser materiellen Zeit eine große Rolle. Aber auch hier herrscht ein recht vulgärer Geschmack, der mehr darauf ausgeht, dass man eine Speise möglichst stark auf der Zunge spürt. Daher eine Abundanz an Gewürzen, die für unsere differenzierten Gaumen unerträglich wäre. Bei allen möglichen Gerichten gelangt Zimt, Pfeffer, Rhabarber, Kalmus, Zwiebel, Muskat, Ingwer, Safran und dergleichen zu ausschweifender Verwendung. Nelken, Zitronen und Rosinen werden bei Anlässen gebraucht, wo ein heutiger Koch sie um keinen Preis mehr dulden würde. Selbst als Näscherei zwischen den Mahlzeiten genoss man Gewürzpulver, ein Gemisch aus Pfeffer und Zucker über Brot geröstet. Die Quantitäten, die verzehrt wurden, waren sicher größer als heutzutage, doch hat man sich davon übertriebene Vorstellungen gemacht. Ein Menü lautet zum Beispiel folgendermaßen. Erster Gang, Eiermus mit Pfefferkörnern, Safran und Honig darein, Hirse, Gemüse, Hammelfleisch mit Zwiebeln, gebratenes Huhn mit Zwetschgen. Zweiter Gang, Stockfisch mit Öl und Rosinen, Bleie in Öl gebacken, gesottener Aal mit Pfeffer, gerösteter Bückling mit Senf. Dritter Gang, sauer gesottene Speisefische, ein gebackener Parmen, nach Styrtewand, Äpfel in Butter, kleine Vögel in Schmalz gebraten mit Rettich, Schweinskeule mit Gurken. Ein anderes? Erstens, Hammelfleisch und Hühner in Mandelmilch, gebratene Spanferkel, Gänse, Karpfen und Hechte, eine Pastete. Zweitens, Wildbraten in Pfeffersauce, Reis mit Zucker, Forellen mit Ingwer gesotten, Fladen mit Zucker. Drittens, Gänsebraten und Hühnerbraten mit Eiern gefüllt, Karpfen und Hechte, Kuchen. Das ist weder übermäßig luxuriös, da es sich um ganz große Paradeessen handelte, noch übermäßig viel, wenn man bedenkt, dass die einzelnen Gerichte, aus denen die Gänge bestanden, zur Auswahl gereicht wurden, in der Art wie unsere hors d'oeuvres, die noch viel zahlreichere Platten enthalten. Der eine nahm von diesem, der andere von jenem, nur besondere Vielfraße von allem. Vom Standpunkt eines heutigen Gourmets ist die Zusammenstellung allerdings barbarisch. Besonders die kleinen Vögel, vermutlich Spatzen, in Schmalz und Rettich müssen scheußlich geschmeckt haben. Die Alltagsmahlzeiten waren auch in reichen Häusern recht einfach. Ein Gast aus unserer Zeit hätte wohl am meisten den Zucker vermisst, der noch sehr kostbar war und nur bei besonderen Anlässen und als Heilmittel gebraucht wurde. Ferner enthielt der Speisezettel noch fast gar kein Gemüse, höchstens einmal Kraut oder Hirse. Grüne Erbsen galten als Delikatesse. Reis ist schon bekannt, kommt aber nicht häufig auf den Tisch. Und vor allem fehlten zwei Dinge, ohne die wir uns eine Mahlzeit überhaupt nicht vorstellen können: die Suppe und die Kartoffel. Getrunken wurde regelmäßig und reichlich, besonders in Deutschland, und zwar hauptsächlich Bier. Der Wein war sauer und schlecht gepflegt. Man verbesserte ihn durch Honig und Gewürze. Die schmackhaften Südweine tranken auch reiche Leute nur als Aperitif. Man brachte dem Wein noch eine Art ehrfürchtige Andacht entgegen und betrachtete ihn als eine Medizin, als Körperreiniger, Schlafmittel und Verdauungsbeförderer und zugleich als ein Göttergeschenk, wie dies das schöne Trinklied ausdrückt. Nu gesegen dich Gott, du allerliebster Trost, du hast mich oft von großem Durst erlost und jagst mir alle meine Sorge hinweg und machst mir alle meine Glieder keck. Wenn du machest manchen Bettler frohlich, der alle Nacht leid auf einem Posen strohlich, so machst du tanzen Munchen und Nunnen, dass sie nicht täten, trunken sie Brunnen. Der Weltalb. Wir kommen jetzt zu einer der wichtigsten Eigenschaften des Zeitalters, die wir als Diabolismus oder Satanismus bezeichnen könnten. In den damaligen Menschen, wenigstens in einem großen Teil von ihnen, war nämlich in der Tat etwas Teuflisches. Etwas Teuflisches lag aber auch in den äußeren Ereignissen, die auf sie einstürmten. Es ist daher kein Wunder, dass in vielen dieser verstörten und verängstigten Köpfe sich die Meinung festsetzte, der Antichrist habe die Herrschaft über die Welt angetreten. Das Reich des Bösen, das dem jüngsten Tag vorhergeht, sei bereits angebrochen. Das Grundgefühl, das sie beherrschte, lässt sich vielleicht am ehesten mit dem Begriff Weltalb zusammenfassen. Die äußeren Eindrücke und Geschehnisse wirken nur noch wie ein ungeheurer Albdruck, ein böser, spukhafter Traum. Die gequälte Menschheit befindet sich in einer andauernden Angstneurose, die nur krampfhaft übertäubt wird durch eine ebenso angstvolle Jagd nach Besitz und Genuss. Die Menschen jener Zeit zeigen schon in ihrem Exterieur diesen devastierten Zustand. Sie sind für unsere Begriffe ausgesprochen hässlich. Entweder dürr und ausgemergelt oder schwammig und gedunsen. Oft beides in grotesker Verbindung. Auf mageren Beinen ruht ein massiger Bauch. Über verfetteten Brüsten erheben sich eingefallene Gesichter. Die Augen blicken seltsam starr und geschreckt, wie hypnotisiert von einer unsichtbaren, entsetzlichen Vision. Die Körperhaltung ist entweder schwerfällig und roh oder eckig und befangen, deutet entweder auf übertriebene Schüchternheit oder deren Kehrseite, Brutalität, die die innere Angst zu überschreien sucht. Die vierfache Zange. Die politischen Zustände waren bis zum Irrsinn verworren. Blinde Gier, die nur für sich selbst möglichst fette Brocken erraffen will, ohne das Wohl des Nächsten, ja auch nur an die eigene nächste Zukunft zu denken, charakterisiert die Diplomatie der meisten Machthaber. Dabei wachsen die Bedrängnisse von allen Seiten ins Gespenstische. Wie von einem Polypen erscheint Mitteleuropa umklammert. Aus jeder der vier Windrichtungen erhebt sich eine drohende Zange, um den Weltteil zu zerfleischen. Im Osten die slawische Gefahr. Litauen unter den Jagellonen mit Polen vereinigt. Ein Riesenreich, das sich bis zum Schwarzen Meer erstreckte und außer den Stammländern noch Galizien, Wolhynien, Podolien, Rotrussland, die Ukraine und, nachdem es in der Schlacht bei Tannenberg die Herrschaft des Deutschen Ordens zertrümmert hatte, auch Westpreußen und Ostpreußen umfasste. Im Norden die Kalmarische Union, die mächtige Vereinigung der drei skandinavischen Reiche. Im Westen die neue Großmacht der Herzöge von Burgund, die immer größere Stücke vom Deutschen Reich abzusprengen suchen. Und vor allem im Süden der Vorstoß der Türken, dieses einzigartigen Volkes, das alle Lebensäußerungen dem ausschließlichen Zweck der militärischen Eroberung dienstbar macht. Einer Eroberung, die weder religiöse noch nationale noch soziale Ziele verfolgt, sondern einfach um ihrer selbst willen da ist. Nicht organisch wachsend, wie ein Lebewesen, das Benachbartes sich einverleibt und assimiliert, sondern anorganisch, sinnlos und grenzenlos sich ausdehnend wie ein Kristall, das durch Apposition wächst. Ihre Erfolge verdanken die Osmanen in erster Linie ihrer ebenso einfachen wie straffen Organisation, die in der damaligen Zeit ein Unikum war. Dem Sultan unterstanden die beiden Beglerbeks von Asien und Europa, diesen die Beks der einzelnen Sandschakate, diesen die Alaibeks, die Scharenführer, und diesen die Timarli, die Inhaber der kleinen Reiterlehen. Der Großherr brauchte also nur ein Zeichen zu geben, und zugleich setzte sich dieses kolossale Heerlager in Bewegung. Es ist selbst für den heutigen Beobachter noch höchst unheimlich zu verfolgen, wie sich die türkische Eroberung immer mehr in den Körper Europas hineinfrisst. Die Zeitgenossen aber scheinen diese Gefahr lange Zeit hindurch nicht so bedenklich gefunden zu haben. Sie rafften sich nur selten zu einer energischen und niemals zu einer gemeinsamen Aktion auf. Die Westmächte machten ihre Hilfe von der Unterwerfung der orientalischen Kirche unter die römische abhängig. Und während die kostbare Zeit in spitzfindigen Streitigkeiten über die Bedingungen dieser Union verzettelt wurde, machte der Vormarsch der Türken reißende Fortschritte. 1361 eroberten sie Adrianopel. Ein Menschenalter später zerschmetterten sie in der furchtbaren Schlacht auf dem Amselfeld das Großserbische Reich. Noch in demselben Jahr bestieg Sultan Bajazet, genannt Ilderim, der Wetterstrahl, den Thron und gewann bald darauf über ein Kreuzheer, das endlich zusammengebracht worden war, bei Nikopolis einen entscheidenden Sieg. Er tat den Schwur, er werde nicht eher ruhen, als bis er den Altar von St. Peter zur Krippe für sein Pferd gemacht habe. Etwa ein halbes Jahrhundert später versetzte der Fall Konstantinopels das ganze Abendland in Schrecken. 5 Jahre nachher wurde Athen besetzt. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts Bosnien, die Walachei, Albanien. Auf dem ganzen Balkan war die Herrschaft der Türken dauernd befestigt. Schon bedrohten sie Ungarn. Michaela, du warst erstens eigentlich ein bisschen mitschuld daran, dass es diese Sendereihe gibt, weil bei den ersten Besprechungen mit Kurt Raubal, als wir noch vorhatten, die zu dritt zu machen, warst du eben die dritte Person. Es kam anders, macht nichts. Wie ich dich gefragt habe, ob es eine bestimmte Passage gibt, die du gerne lesen würdest, hast du jetzt eigentlich die ausgewählt, die du jetzt tatsächlich bekommen hast. Ja. Was hat dich an der besonders interessiert? Was mir gefällt, sind diese wunderbaren Schilderungen, die so bildlich daherkommen, dass man ein Gefühl bekommt, wie es damals ausgesehen haben könnte, auch wenn ich gar nicht sicher bin, dass Friedel weiß, wie es damals ausgesehen hat, aber einfach die Fantasie wird angeregt und es ist wie ein Spaziergang durch so ein Märchen und das gefällt mir halt sehr gut und ich lese sowas auch gerne, weil es wirklich so geschmackvoll ist. Aber es ist ja eigentlich nicht jetzt nur so von der Sprache und vom Stil her schön und interessant formuliert, sondern es hat auch immer einen gewissen Kern, eine gewisse Haltung dahinter. Ja, ob ich mit dieser Haltung irgendwie einverstanden bin, bezweifle ich nach dem zweiten oder dritten Lesen immer mehr, muss ich gestehen. Was mich an Friedel immer fasziniert hat, ist auch, dass man im Gegensatz, also man kann eigentlich ihm widersprechen. Und es war das einzige Geschichtsbuch, oder das ich gelesen habe, wo ich irgendwie an der Geschichte Geschmack gefunden habe. Sonst war es eine Aufzählung von Dingen, Schlachten, Königen, Herrschern, vollkommen uninteressant gewesen ist. Und das hat, also bei Friedel hat mich einfach fasziniert, wie er die Begebenheiten schildert und weniger damals, weniger eigentlich das, was er an Haltung dazu hat. Das heißt, die Haltung hast du damals mehr oder weniger mitgenommen, weil du sie nicht als solche wahrgenommen hast, aber sie war, glaube ich, schon trotzdem ein Teil der Faszination. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Teil, weil es durch diesen Standpunkt zu einer größeren Deutlichkeit kommt. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal in der Reihenfolge ihres Auftretens Josef Karner, Monika Heller und Michaela Stankowski. Für die Übersetzung aus dem Französischen danke ich Veronika Humpel. Die nächste Folge dieser Reihe können Sie Donnerstag, den 26.02.2009, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.